Freitagmorgen, 10.30 Uhr. Die Morgenaffen sind da. Hallo Leute. Ja, wir dachten uns, wenn ihr schon zu Hause sein müsst, Genau. gibt's eine kleine Extraportion. Genau, ausnahmsweise mal am Morgen machen wir aus der Not eine Tugend. Genau. Ja, und wir sind ein wenig verkleinertes Team heute, aber wir schaffen das trotzdem. Ja, ich denke auch. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht, Chris? Ja, erstmal hätten wir hier einen fröhlichen jungen Mann. Ich glaube, das ist ein total netter junger Mann. Soll ich mal abstimmen, was der uns zu sagen hat? Dann lass doch mal hören, was der junge Mann uns zu sagen hat. Snowflake and Safe Space are the twins, and their names are very similar to screen time. It's this idea that these are terms that get thrown around on the internet that they don't see as derogatory, to take those words and kind of wear them as badges of honor. Safe Space is kind of a big, burly, sort of stereotypical jock. He can create force fields, but he can only trigger them if he's protecting somebody else. Snowflake is non-binary and goes by they, them. Snowflake has the power to generate individual crystallized snowflake-shaped shurikens. The connotations of the word snowflake in our culture right now are something fragile. And this is a character who is turning it into something sharp. Snowflake is the person who has the more offensive power, and Safe Space is the person who has the more defensive power. The idea was that they would mirror each other and complement each other. Snowflake and Safe Space are the twins, and their names are very similar to Screen Time. Nicht noch mal, bitte. Ja, Ja. genau. Das sind Snowflake und Safe Space, wie wir gerade gehört haben. Neu Ach, Mama ist auch Hallo, da. hey Mammon. Ich klinge mich mal so ein, wohl. Ja. Moin. Ja, auf Coole jeden Figur. Fall die neuen Charaktere von Marvel. The New Warriors. Genau. Türkis und Magenta oder was? Ich weiß nicht, ob die Telekom da nicht irgendwie ein Problem mit hat, dass er so aussieht. Aber ich finde es lustig, dass sie behaupten, er wäre ein Stereotypical Jock. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Stereotypical Jock mit pinken Haaren und Ohrringen gesehen habe, aber das war, glaube ich, in den 80ern, oder? Vielleicht mal nie wegen der Körperform oder Ich kann mich nur an Jockey Wang erinnern. so. Es hat ja sowieso mal irgendwie jemand diese Idee, dass die ganzen Leute, die einen früher auf dem Schulhof verprügelt haben, jetzt irgendwie Superhelden interessiert. sind. Nee, an dieser komischen Popkultur, da irgendwie so die Normies halt sind und die da jetzt irgendwie meinen, dass wir für die irgendwie was machen müssten oder so. Irgendwelche, ja, also dass halt diese Social Justice Leute eigentlich so die größeren Bullies dann irgendwie sind. Ja, das ist ja auch nicht das Einzige, was wir hier haben. Die haben ja auch dieses nicht irgendwie Screen Time. Der gehört auch noch mit dazu. Also ich denke, dass die werden die Avengers ablösen, so von der. Ich meine, Hat der also. denn ein Geschlecht oder wie ist das? Entschuldigung, dass ich frage, ist vielleicht ein Ich bisschen weiß nicht. indiskret. Ja, also Snowflake ist non-binary, hat er eben gemeint. Okay, ja. Ich meine, sieht man ja eigentlich auch. Warum? Die haben beide die gleiche Beule. Die sind beide Nonnen auf jeden Fall. Ja, weiß nicht. Und was ist, warum sind die Augen, sind das Kontaktlinsen oder sind das Aliens, dass die Augen zu ihren Klamotten passen? Oder haben sie die Haare passend zu ihren Augen gefärbt Das ist oder? so Kunstmenschen, halb Mensch, halb Dings, wie heißt das denn nochmal? Social Android oder so. Justice Warrior. Android, hätte ich was gesagt. Ja, NPC meinst du? Genau, Oh, Player Null. genau. Piep, boop, piep, piep. Ja, auf jeden Fall stand hier auch mit bei, dass dieser Typ, den wir gerade gesehen haben, der junge Mann, der ist wohl irgendwie Autor von Stephen Colbert. Stand hier irgendwo. Da wundert einen noch nichts mehr. Genau hier. The Late Show with Stephen Colbert. Ja, hoffentlich kann Snowflake die Witze auch so rüberbringen wie der Steven, ne? Wo ist denn, da war doch noch die hatten doch noch eine Kollegin, die ist doch auch hier auf der Seite, oder? Be positive? Ah ne, be negative. Ah, nee, die haben sogar noch zwei Kollegen. Oh mein Gott. Be negative, das ist der Vampire-Style, ne? Und Trailblazer. Und Trailblazer. Klasse, die furzt so viel, oder warum heißt die Trailblazer? Ich meine... Klasse. Aber es sind Superhelden bei Marvel, oder wie war das? Ja, genau, Superhelden. Ich meine, sie haben alle eine Fähigkeit auch, oder was? Stimmt, aber was kann Trailblazer? Roll mal runter. Also die Twins... Asphalten, sag ich. Die Twins können ja Schneeflocken-Shurikens werfen. Nein. Also die hat hier ein Magic Backpack. Eine Pocket-Dimension mit unendlich... Oh, sie hat also ein Back of Holding. Also was hinten raus? Back of Holding ist ja, das ist für Rollenspieler ist es ja nichts Neues, eine Pocket-Dimension in der Tasche. Aber Marvel macht jetzt den heißen Scheiß drauf. Okay. She claims to get her power from God, but not the God you are thinking of. Okay, okay. Sie ist in einem Heim aufgewachsen, in einer Pflegefamilie und hat freiwillig in einem Seniorencenter gearbeitet. Und dann kommt diese mysteriöse Bedrohung. Aha. Okay, und sie hilft irgendwem und dann... Oh, ja, ja, ja, ja. Sie denkt, sie glaubt, also sie höher oder was, ne? Sie denkt nicht von sich selbst als Superheld, okay. Yay. Wie bescheiden. Oh Gott. Ich meine, in der deutschen Version könnte ich Hängermehl an der Stelle sehen. Aber die muss ja schon die Nicht-Binären spielen, oder nicht? Vielleicht alle? So. Gibt doch diese Filme mit Alec Guinness oder so, wo er sieben verschiedene Rollen spielt. Ach so, hier, nee, mir fällt vor allen Dingen Peter Sellers ein bei Dr. Strangelove, wo er doch bis auf den Stimmt, Cowboy eigentlich die ganzen Rollen da gespielt hat. Und den Cowboy, den Bomberpiloten hat er nicht gespielt, weil er sich das Bein gebrochen hat, oder wie war das? Ja, der Legende nach hat er sich ja irgendwie extra den Bein in Gips legen lassen, weil ihm kein Akzent eingefallen ist für den Bomberpiloten. Ach. The Life and Death of Peter Sellers ist in dem Zusammenhang ein wunderbarer Film, falls ihr den kennt. Ist mit Geoffrey Rush als Peter Sellers. Und ich finde es faszinierend, wie sehr man das glaubt, am Ende des Films einen Film mit Sellers gesehen zu haben. Ist echt, echt ein schöner Film. Und natürlich alles, was er selber gemacht hat. Ich liebe den Mann. Auch wenn er wohl ein ziemliches Arschloch war im echten Leben, aber als Schauspieler... Und Komödiant, großartig. Ja, genau, ganz im Gegensatz zu jetzt, wo die Leute Arschlöcher 24/7 sind und sich noch als besonders gut darstellen. Also ich habe Comics ja schon vor längerer Zeit, also Superhelden-Comics schon vor längerer Zeit aufgegeben zu lesen, weil macht ja eh keinen Sinn und das bestärkt mich ja irgendwie nur in meiner Annahme, dass das keinen Sinn macht. Ja. Dieser Vampir hier ist auch, ey, da ist auch alles wieder drin. So. Dass die diese, allein diese dämlichen Frisuren und diese gefärbten Haare und ich bin alt. Ja, sorry, ich habe gerade 120 Dezibel Kehrmaschine vor der Tür. Oh. Furchtbar, diese Dinger. Oh. Ist doch eh keiner auf der Straße, wofür brauchen die eine Kehrmaschine? Ja, um die Letzten, die noch da sind, wegzukehren. die Leichen von der Straße kehren. He's also obsessed with all the music and attitude of a classic long past decades, like the 90s and the noughts. Long past decades, like the noughts, okay. Das erinnert mich ein bisschen an diese, wo war das denn, diese Verarsche mit dem, die Show über vor 5 Minuten. So. wo alles schon Classic ist innerhalb von Sekunden. So. Ja, was hast du eigentlich vor 5 Minuten gemacht? Oh, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber ja, irgendeiner von diesen amerikanischen Läden hat dort, ich weiß nicht mehr, ob es Conan O'Brien war oder so, hatte auch irgendwie dieses im Jahr 2000. Und dann haben sie immer irgendwie so komische Kränze um den Hals gemacht. So wie in so einer Science-Fiction-Sendung, so einer schlechten aus den 60ern. Und dann so einen Hall-Effekt auf ihre Stimme gelegt und irgendwelche Sachen erzählt, die angeblich im Jahr 2000 passieren. Und das haben die dann noch durchgezogen, halt bis als das Jahr 2000 schon vorbei war. So als Gag halt. Ja. Snowflake und Salesforce, ja, auf jeden Fall, was ja diverse Leute jetzt, die in Amerika, weil es gibt ja auch Comicsgate, gibt es ja auch in diesem ganzen Kram, weil die ja da in dieser Comics-Branche halt auch, und das ist ja auch einer von diesen Auswüchsen des Ganzen, auch schon seit ein paar Jahren halt auf diesem Trip sind, so nach dem Motto, ja, unsere eigentlichen Fans sind alles schlechte Leute und ist alles viel zu heteronormativ und wir müssen das jetzt alles hinterfragen und das muss jetzt alles neu werden und wir brauchen jetzt strong female characters, damit diese ganzen hypothetischen Gruppen, die uns da eigentlich alle gut finden könnten, wenn wir nur irgendwelche Charaktere machen, die irgendwie interessieren, dann würden die alle angerannt kommen und deswegen müssen wir das jetzt machen und dann werden wir wachsen bis zum geht nicht mehr und dann wird das auch endlich ein Massenphänomen, was wir ja schon lange wollen und jeder, der dagegen ist, der will ja nur in seiner kleinen Nische bleiben und diese ganzen Lieder halt, die wir bei Computerspielen ja auch schon lange hören, die haben sie halt bei Comics auch gehabt und das Resultat war das gleiche. Also diese Branche ist total am Abkacken. Die Leute, die da in Amerika vor allem, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es in Deutschland ist. Ich denke mal, in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, weil wir ja hier so Regelungen haben für den Buchhandel, dass man die Sachen auch wieder zurückgeben kann, wenn die nicht verkauft werden und so. Ich nehme jetzt mal an, einfach mal an, dass das bei solchen Zeitungen dann auch gilt. Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Aber ja, in Amerika haben die das so irgendwie mal so geregelt, dass die ganzen Leute darauf sitzen bleiben, also die Verkäufer also von den Sachen. Auf englischen Comics bleibt mein Comicladen hier auch sitzen. Okay. Also die kann er nicht zurückgeben. Und diese ganze, also deutsche weiß ich nicht, aber englische weiß ich, dass man sich da halt auch böse vertun kann als Comicler. Also ich kann mich ja noch erinnern, dass irgendwie in den 90er Jahren oder so, als ich noch klein war, da hatte mein Vater so einen Kumpel vom Fußball, mein Vater hat mal Fußball gespielt und der hat bei so einer Entsorgungsfirma gearbeitet, die so Papierentsorgung gemacht haben und da habe ich immer die ganzen Sachen dann bekommen, wenn die quasi ausgelaufen sind. Aber das waren jetzt irgendwelche Sachen, die halt so normal im Kiosk halt zu kaufen waren. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es da auch nochmal irgendwelche anderen Regelungen gibt. Weil jetzt normalerweise. Ja. Diese ganzen Marvel-Dinger, die woken Marvel-Dinger, sind doch alle gefloppt. Die sind doch also zu großen Teilen wieder eingestellt worden unter großem Gejammer oder sind nicht über 3 Folgen hinausgekommen oder so. Ich frage mich, woher sie die Annahme nehmen, dass das diesmal anders sein wird. Ja, die starten das immer wieder neu. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ja, unser Charaktertyp wie der Hulk ist zum Beispiel nicht bei. Ich gucke gerade mal bei den Bildern von Marvel, was da für Typen bei waren. Das ist gar nicht so genau, aber es gibt eine ganze Menge auch. Es gibt in Amerika der Hulk und solche Leute. Ja, natürlich schon ein bisschen. Also wie gesagt, der Hulk vor allen Dingen ein bisschen spezieller so als Charakter, als so ein Snowflakechen. Ja, das Ding ist, diese Charaktere sind halt ewig lang gewachsen auch, bis sie da waren, wo sie jetzt sind. Die waren ja früher viel eindimensionaler und viel einfacher. Was ich halt nicht verstehe, ist, das MCU hat großen Erfolg, diese Marvel Cinematic Universe. Aber das sind ja die klassischen Helden mit ihrer klassischen Attitüde. Das sind nicht Snowflake, Safe Space und Trailblazer. Ja, was soll sich halt ändern? Wir haben ja schon neu, Black Widow. Gibt es da schon erste Anzeichen, dass sich das dann demnächst ändern wird? Ja, nur der Erfolg des MCU kommt ja von diesen Figuren. Von diesen. Iron Man, der ist ja ein Mann, würde ich sagen, der ist nicht non-binär. Der macht sich keine Sorgen, der hat schwarze Freunde, der ist alles da, aber ohne in your face zu sein. Und vielleicht ist es das, was die Leute irgendwie an solchen Kreationen stört, dieses in your face. Du musst nicht mal mehr irgendwie den Subtext des Comics verstehen, weil die Leute den Subtext praktisch in die Kamera plärren. Ja, eben. Ich meine, das ist halt die Identitätspolitik, ne? Also es reicht halt nicht irgendwie aus, eine Allegorie zu machen oder so, also die Sachen irgendwie zu verpacken in der Geschichte, weil das ist ja eh alles, also in diesen Superheldengeschichten kann man ja, oder Science Fiction oder Fantasy-Kram kann man ja Physiken erfinden, wie man möchte, ne? Also du kannst ja da, es gibt ja quasi keine Grenzen für das, was man da irgendwie sich überlegen kann an Gesellschaftsformen und an Charakteren und an Fähigkeiten und was weiß ich nicht was. Aber ja, früher hat man halt irgendwelche Sachen, dann gesellschaftspolitische Sachen halt als übertragen auf irgendwelche Dinge und hat halt nicht das ausbuchstabiert, ne? Die Leute haben nur trotzdem verstanden, worum es geht. Und das war dann auch irgendwie interessant und die, ja, und man hat halt trotzdem irgendwie normale Charaktere halt gehabt, die nicht komplett, also man hat Charaktere gehabt, die halt, wo die Leute sich irgendwo wiedergefunden haben, weil es halt irgendwie normale Menschen waren. Ich weiß nicht genau, was das für Figuren sind dann hier, aber diese alten Marvel-Figuren, die haben doch alle sozusagen einen höheren Zweck oder so, ein höheres Ziel. Und die scheinen ja mehr so für sich selber oder für ihre Sexualität Aber oder so zu kämpfen. Mammon, for the greater good, Ja. die kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Achso, okay. Wer ist denn der Gegner, wenn ich mal fragen darf? Bestimmt ein alter weißer Mann. Das Schwein aus dem Alfonso oder Spiel. was? Don Alfonso, ja. Von Wahrscheinlich. Alfonso wäre wahrscheinlich ein besserer Superwirren als diese von Ja, Kurt. genau. Mit der Supermacht der Schreibe oder Er so. wirft Fahrräder nach seinem Tod in die Anlage Genau. mit. Er kann mit Fahrrädern Porzellan werfen. Wenn das ausgeht, noch mit ein paar alten Bildern. Er hat eine alte magische Silberkanne aus England, die ihm seine Superfähigkeiten Muss verleiht. aber dann reiben, ne? Oder wahrscheinlich sein Privileg alleine, das strahlt es dann schon aus. Und dann fallen die alle zu Boden, die Schneeflocken. Oder er ist nur so eine Art böser Professor X, dass er quasi dann da irgendwo einfach sitzt und sein System Don Alfonso dafür sorgt, dass die ganzen anderen Leute dann Ja, alle der hetzt seine Twitter-Follower auf den die. Kampf aufnehmen, ja, ich Und glaube auch. die harassen die dann und dann sind sie so geschockt und in Starre, dass sie nichts mehr machen können. Ist er noch ein Araber oder so? Oder ein Bock? Naja, Ja, die gut. Trailblazer halt, ne? Trailblazer ist ja Ah ja, pockig, okay, würde ich Bock. Ja, sagen. und wenn du schon Alien sagst, sieht asiatisch aus nicht der und Gott, den dieses. du denkst, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie Genau, und wie negativ Satan. liegt das auch in der, das ist, hängt das mit der Haarfarbe zusammen, war das nicht so? Mit den roten Haaren, dass man dann auch dieses Blut. Dass man dann negativ wird, ja, kommt mir auch Wie so vor. negativ ist schon wenig. Rothaarige haben keine Seele. Das Ja, passt ja Genders zu dem eben. Abführen. Genau. Wie trägt der bitte seinen Gürtel? Was ist das? Geht das überhaupt? Einfallsreich. Ich weiß nicht, ist das vielleicht für Kinder oder so? Ja, für große Kinder. Auch, ne? Für Ja. Menschen, die mit der Realität nichts Oh anfangen können. Mann. Ja. Diese soziale Gerechtigkeit. Das ist kein echter Gegner mehr, ne? Bei Marvel oder was? Eine Bösewichte. Und Don Alfonsos. Oh Mann. Ich kenne die Black Widow. Ist sie auch neu oder? Nö, die gibt es auch schon eine ganze Zeit, die Frau Okay. Romanoff, die ist nicht neu. Wieder Zeit, dumme Fragen zu stellen. Da. Ich Süß. habe ja, ich hab ja damals so in der Hochzeit von den deutschen Comics viel Comics gekauft. Ich habe einen ganzen Schrank voll Superhelden-Comics aus den 90ern. Okay, Unter nice. anderem auch DC vs. Marvel. Das waren noch Zeiten, als sie irgendwie spannende Sachen gemacht haben, wo sich dann aus den beiden Universen die Leute duelliert haben und am Ende ist das sind die beiden Universen verschmolzen worden für eine kurze Zeit. Und es gab dann so Hybridhelden. So zum Beispiel eine Mischung aus Batman und Wolverine. The Dark Claw. Willst du dich erinnert, ja? Ich finde das. Da ist sowas natürlich besser hier. Snowflake und Safe Space sind natürlich besser als Dark Claw. Diese Namen sind echt spitzenmäßig. Dabei sind das doch beides Kampfbegriffe. Das sind doch politische Kampfbegriffe der Rechten, Snowflake und. Pass mal auf, also dieses kommt Kulturmarxist. Ja, Marvel hat auch 6 Buchstaben und so. Ne? Meinst du Illuminaten oder wie? Die haben so einen Professor Xavier im Hintergrund. Das ist eine schwarze Translesbe ohne Beine, die heißt Kulturmarxismus. Und die gibt ihnen immer die Aufträge praktisch. Zerschmettert das Patriarchat. Die singen oder so. Oh ja. Das auch, ja. Wird dann von Safe Space an Baum gekettet und die Harfe weggenommen. Ja, genau. Ja, so. Oh. Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich wird das dann direkt irgendwie so im anderen Universum oder so, wenn die dann alle als Feinde dann irgendwie, es ist ja auch irgendwie so ein Trend, dass man aus den Helden dann Gegner macht und so. Und ich glaube, bei Safe Space wird das dann spätestens soweit sein, wenn er dann irgendwann mal mit seiner beschützenden Kraft irgendwelche Konservativen beschützt oder so. Dann wird er ausgestoßen aus der Kirche und dann muss er. Da muss einer von den Bösen werden. So einen schwierigen Gewissenskonflikt, meinst du? Ja, ich glaube schon, ja, weil das ist ja falsch. Ne? Also selbst wenn irgendjemandem Unrecht getan wird von der konservativen Seite, dann kannst du die ja nicht verteidigen. Dann bist du ja genauso schlimm. Also ja quasi fast ein Nazi. Das lernen wir ja auch immer wieder. They are hyper aware of modern culture and optics and they see their superheroics as a post-ironic meditation on using violence to combat bullying. They're probably streaming this. Hello, fellow kids. Die waren hier im Internet. Post-ironic. Leck mich am Arsch. Post-ironic. Die wollen sich selber aus der Ego-Perspektive, wie sie die Welt retten. Ja, das erinnert mich aber ein bisschen an Christchurch. Ja, ich glaube auch. Post-ironic. Das war auch post-ironic. Ja. Isn't it post-ironic? Don't you think? Post-ironic. Post-ironic. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass Witze verboten sind. Ich glaube, das Coronavirus ist auch post-ironic. Ja gut, das ist ja schon, passt ja schon mit dem post-ironic eigentlich, weil wir sind da, wo man Ironien nicht mehr von Wahrheit unterscheiden kann an dem Punkt. Also, und da haben diese Herrschaften, die sowas hier fabrizieren, einen großen Anteil dran. Dass wir in dieser Zeit leben. Da wird der Chef gesagt haben, der Erfolg kommt aus uns, nicht aus den Figuren oder sowas. Ne? So, macht mal. Und dann kam das dabei heraus. Yay. Ja, vielleicht bist du einfach die nächste Zeit dann japanische Comics lesen, weil die amerikanischen halt kaputt sind. Bis die sich da wieder überlegen, da was zu verbessern. Ja, auf jeden Fall denken Leute halt, dass die Industrie, die ja jetzt sowieso wegen dem Virus. Ja, die haben ja auch geschlossen, wäre nicht wichtig, dass die jetzt vielleicht komplett den Bach dann runtergeht mit so einem Scheiß da. Weil das ist auf jeden Fall das, wo sie sich gerade drum kümmern, nach dem, was man so hört. Also. Wenn sie mir so einen Wirtschaftsretter erfinden oder so ein Economok oder so. Das erinnert mich an den Joker in Batman, wenn er mit den Geldscheinen wirft. Von dem Kirmeswagen da. Ah. Ich gucke doch vielleicht lieber eine gute BBC-Serie. Da gibt es sowas nicht. Meinst du sowas wie Doctor Who? Oh! Ja, genau. Doctor Who. Das ist ja auch einer von diesen eigentlich besonders schlimmen Sorten von dieser Idee, die ich ja gerade schon besprochen hatte, wo es halt eben heißt von wegen so, ja, wir sind jetzt dieses Nischending hier irgendwie Popkultur und so und jede Menge Leute finden es gut, aber es könnten ja noch viel mehr Leute sein und tralala und wir müssen jetzt einfach nur die Repräsentation, die fehlt halt, wir haben zu wenig Identitätspolitik, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir hier mehr Frauen reinkriegen, weil das wollen die Leute ja haben, die wollen unbedingt mehr Frauen haben und ist ja dann auch egal wie und so, wir machen die alle ganz stark und dann sehen die sich da alle wieder und dann wird das schon gehen und dann kriegen wir viel mehr, wir erweitern das nur, es ist keine Einschränkung, es ist nur eine Erweiterung, es wird alles viel besser und glaubt uns und so. Ja, und das haben sie aber Dr. Who auch probiert. Es ist ja so eine ganz lang laufende Serie von der BBC. Aus den 60er Jahren stammt die schon, übrigens entwickelt von einer Frau. Also zwei Leute haben die entwickelt, ein Mann, eine Frau, die Serie. Und der Protagonist von der Serie ist halt eben diese besagte Figur, die sich der Doktor nennt, oder das ist der Name, der da irgendwie nur gegeben wird. Und ist halt so ein bisschen mysteriös die ganze Zeit gehalten. Man hat dann später noch so ein bisschen Backstory zu dieser Figur dazugegeben, aber es wurde halt immer, wie ja auch dieser Titel Doctor Who schon sagt, es wurde halt immer so ein bisschen mysteriös gehalten, diese Figur. Und weil das halt, also es ist damals so gelaufen, dass ein älterer Schauspieler gespielt hat und als der dann immer kränker geworden ist, haben die sich dann was überlegt, was sie denn machen könnten, um die Serie weiterlaufen zu lassen. Und dann haben sie halt eben für diese Figur dann halt die Fähigkeit erfunden, sich zu regenerieren, wenn die quasi stirbt. Und das konnte dann halt ein anderer Schauspieler konnte das dann halt weiterführen, hat dann auch meistens diese Figur so ein bisschen halt angepasst, so wie die das halt gemeint haben. Und wegen dieser Das ist nicht Fähigkeit hat alles. es dann halt gehießen, so nach dem Motto, ja, wir müssen da jetzt unbedingt mal eine Frau draus machen, das ist höchste Zeit und bla bla bla, es ist 2000. 17 war es, glaube ich, damals, ich weiß schon nicht mehr, aber auf jeden Fall halt das damalige, jetzige Jahr und deswegen muss das jetzt halt sein, weil Frauen sind halt neu, brandneu, ne? Hat es noch nie gegeben. Frauen haben wir erst jetzt und deswegen ja, muss man die jetzt auch mal benutzen, diese neue Technologie muss man sich ja zunutze machen. ja, und Aber es ist inhaltlich nicht so. das haben sie dann halt gemacht und diverse Leute, unter anderem auch ich, haben das sofort 3 Meilen gegen den Wind gerochen. Halt diese ganzen Argumente hatten wir halt schon 100.000 Mal gehört und sind halt davon ausgegangen, dass es ziemlich furchtbar wird und ja, rein politisch die ganze Nummer. Und so ist es dann auch geworden. Es ist jetzt nur noch irgendwelche Predigten, die da abgehalten werden und dieses ganze. Man hat sich irgendwelche, also sie haben alle entlassen irgendwie von den Leuten, die das vorher gemacht haben und stattdessen jetzt irgendwelche politischen Theaterautoren und sowas sich da irgendwie geholt, die Folgen schreiben und dementsprechend läuft das halt auch alles und das war hier ein Artikel von Anfang des Jahres, wo hier die neue Hauptdarstellerin, die jetzt die zweite Staffel, mit der ist jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, geendet, fast vor 3 Wochen. Und hier Anfang des Jahres, bevor jetzt die zweite Staffel mit ihr ausgestrahlt wurde, hat sie hier halt noch geschrieben oder beziehungsweise gesagt, das wurde hier zitiert, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, wie die Leute das als politisch korrekt bezeichnen, was da in der Serie jetzt irgendwie passiert. Ja, und was ist dann passiert in dieser Staffel, die jetzt lief? Sie sind nochmal in die Vergangenheit gegangen und haben quasi vor dem ersten Schauspieler, der es in den 60er Jahren gespielt hat, der eigentlich immer als die erste Inkarnation von dieser Figur halt galt, haben sie jetzt nochmal neue eingefügt. Unter anderem hier halt eine schwarze Frau. Weil, ja, politische Korrektheit? Welche politische Korrektheit? Wir haben auch gar keine politische Korrektheit. Das ist doch keine politische Korrektheit hier. Nur weil wir irgendwie meinen, diese ganzen alten weißen Männer, die es da immer gegeben hat, da müssen wir jetzt quasi vor die nochmal eine schwarze Frau setzen, um allen Leuten zu erklären, ja, das war ja alles nur der Kolonialismus und so weiter und so fort, der dafür gesorgt hat, dass diese Serie, die ihr euch seit den 60er Jahren angeguckt habt, die meisten Leute halt seitdem sie Kinder waren, die das so lange sich schon angeschaut haben, mir das in Wahrheit war da eine Weile eine schwarze Frau vor allem davor. Also, ne? Ja, wie? Das findet ihr komisch? Das findet ihr bescheuert so? Ja, seid ihr Rassisten oder was? Das kann nicht sein, weil politische Korrektheit, welche politische Korrektheit? Hier gibt's nichts zu sehen. Keine politische Korrektheit, wie wo? Nein. Ja. Die erinnert mich ein bisschen an Trailblazer. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ja, das ist halt auch das Ding. Ich meine, ne, bevor das einer, also ich meine, wir haben ja, solche Leute geben sich ja meistens mit uns hier gar nicht mehr ab, aber ich sag trotzdem einfach mal dazu, dass es mich überhaupt nicht stört, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Serien oder sonst wie was machen mit Charakteren von egal wo, ne? Wenn es eine interessante Geschichte ist, dann schaue ich mir das auch gerne an. Die Enterprise war von Anfang an ziemlich divers. Sagen wir mal. Ja, genau, zum Ja, und Beispiel, Frauen durften nur im Kommunikationsbereich arbeiten oder als Halt das Maul, ey! Krankenschwester. Ja, bei der Sache, Mann! das ist ja auch ganz interessant. Da Geht die Illusion kaputt. wurde ja immer viel sich drüber aufgeregt über die Kleidung, die die anhatten damals bei einem alten Star Trek, wo wir jetzt da schon mit bei sind, weil da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus. Und das war halt damals so, dass das ja in den 60er Jahren auch diese ganze Sache hier mit, also dass sie das als politisches Statement damals gemacht haben, dass sie, dass also die Frauen in der Serie haben, wollten das gerne so haben, diese Freizügigkeit. Weil das nämlich halt nach den 50ern war und ja, also die fanden das halt empowernd, wo heute die Leute sagen, oh, das ist ja aus dem letzten Jahrhundert und das dann irgendwie so hindrehen wollen, als wäre das alles nur irgendwie, ja, diese ganze Male Gaze, also nur für die Männer halt, weil die das gut finden, wäre das so gelaufen. Der muss alles hochgeschlossen sein hier. Ja, und die sich überhaupt gar nicht vorstellen können, dass damals die jungen Schauspielerinnen sich gerne sowas anziehen wollten. Na, und das war ja auch noch zu einer anderen Zeit. Also gerade heutzutage finde ich es eigentlich noch merkwürdiger, sich über sowas aufzuregen in Kunst irgendwie, wenn da so ein bisschen mehr Freizügigkeit herrscht. Weil ich sag mal so, wenn die Leute sich heute Pornografie angucken wollen, dann gucken sie sich Pornografie an. Ne? Also ich weiß nicht, wer sich irgendwelche Serien und Filme angucken Ja, so ist es zu anstrengend. muss. Wenn das Nee, Chris, das siehst du falsch. Das ist die Slippery Slope. Du guckst eine Folge alter Star Trek, dann denkst du dir, Scheiße, ich könnte mir einen keulen und dann lässt du auf Porno. Und suchst nach Lieutenant So Uhura läuft das ja. oder Ja, also ich finde es komplett widersinnig, aber es ist halt die Ideologie, ne? Also das ist halt auch das, was mich daran stört, dieses Ganze, dass sie meinen, die müssten das jetzt machen. Und die BBC ist halt auch natürlich quasi öffentlich-rechtlich, also halt in England von den Beitragszahlern da bezahlt. Da hatten wir auch letzte Woche uns mal die Voraussetzungen angesehen, warum die unter der die Leute da das bezahlen müssen, diese TV-License in England, was ja deutlich weniger eigentlich ist als bei uns in Deutschland, also jetzt von den Voraussetzungen her, weil bei uns muss ja jeder Haushalt einfach dafür abdrücken. Und in England ist es halt nur, wenn man auch wirklich ein Fernsehen halt schaut und oder halt die Sendung von BBC über Streaming. Aber wenn man das jetzt nicht macht, dann braucht man es auch nicht bezahlen. Ja. Ja, ist ja immerhin einigermaßen fair, weil diese politische Korrektheit, die kommt ja von allen Seiten sozusagen. Also auf YouTube ist ja eine ähnliche Policy eingekehrt zum Beispiel, ne, wenn ich da flüchten wollte. Ja, aber auf YouTube ist es ja eher noch so ein, also es ist natürlich auch überhaupt nicht gut, aber es ist halt so ein Kleinhalten von Sachen, denke ich mal. Ja, Also es geht schon mehr, aber man ja, man muss halt filtert auch so ein stöbern oder bisschen und so. so, aber diese Geschichten, die sind ja wirklich, ne, das war auch das, worauf ich gerade hinaus wollte, quasi. Da sitzen echt Leute, die meinen so, wir müssen jetzt die Leute da draußen erziehen. Ne? Das sind alles Sexisten und Rassisten. Und wir gehen jetzt hier bei und nehmen uns diese Sachen, die sich seit ihrer Jugendzeit angucken, die ja auch nur programmiert haben, weil ne, Menschen sind ja ein unbeschriebenes Blatt und können ja beliebig programmiert werden. Und die wurden halt damals dann in den 60er Jahren davon von Star Trek und Doctor Who und ihren Comics und diesen ganzen Sachen darauf programmiert. Dass sie so heterosexuelle, normale Leute quasi sind. Ja, Und aber da habe ich gedacht, das hätten wir jetzt ein bisschen schon hinter uns. Ich meine, die Lindenstraße hat vor 30 Jahren damit angefangen, den Leuten zu erklären, wie sie die Nachrichten von gestern zu verstehen haben. Ja. ja, Das das fanden nur ist viele Leute direkt Deutschland, doof und sind dann ausgestiegen, so ich zum Beispiel. ja, und jetzt kommt wieder, ne? Ja, getrennt. also viel mehr eigentlich noch, ne? Weil ich Ja. meine, an solche Sachen haben sie sich da halt früher, ja, und Ja, genau, greift dann über die Kultur, auf die Kultur über und in die Nachrichtensendung mit rein und so weiter plötzlich, ne? ja, und die meinen halt, die müssten das jetzt hier, ja, die müssten die Leute halt jetzt erziehen. Und das ist halt das, was daran so ätzend ist, ne? Und das bringt uns halt auch nochmal Ja, zu. aber das klappt ja nicht. Ja, es klappt doch nicht, Also nee. weder die neuen Star Wars-Filme noch Star Trek hier, wie hieß das, die letzte Serie da, was da mitgegangen Picard. war? Worowski gesagt, ein Picard Bürger, der erzogen Discovery. werden soll, wird zum Untertan und das will er nicht. Ganz einfach. STD war doch die Abkürzung, ich Ja, vergesse es. Discovery. Naja. Discovery, genau. Oder das hier, das floppt doch alles. Also grundsätzlich, klar, es macht immer noch ein bisschen Geld, aber es underperformt halt. Also es könnte viel mehr Geld machen, wenn es ein klassischer Star Wars-Film wäre oder eine klassische Star Trek-Serie ohne diesen ja, Ballast, sage ich mal Ja, vorsichtig. das ist auch interessant, wie wir darauf jetzt reagieren, weil das wird halt auch alles komplett irgendwie hingedreht, ne? Also bei Doctor Who sagen sie jetzt einfach so, naja, das ist halt die BBC, dass die Einschaltquoten können denen ja auch egal sein, ne? Das sind halt ganz andere Sachen, die da wichtig sind, ne? Also Künstlerischer Anspruch oder was, denk ne? mal an die ganzen kleinen Mädchen, die jetzt endlich mal ein richtiges Vorbild haben, ne? Das hatten die ja früher gar nicht. Und ja, das könnt ihr doch gar nicht Es sehen, ne? Und gab ja nie, gerade für Kinder gab es nie weibliche Identifikationsfiguren, die die Norm verlassen haben, wie Pippi Langstrumpf oder die rote Zora oder so. Nee, gab's damals leider nicht. nö, absolut nicht. Ach ja. Hört sich auch nicht. Komm und dann mach doch noch mal die Hometrainer-Story vom ZDF. Genau, ja. Auch so ein Teil davon ist, ich habe die Sex auch nochmal offen gelassen. Also hier werden diverse Antworten ausgeblendet und das ist hier halt. Uiuiuiuiui. Das ist hier so ein Film, der wohl gestern, glaube ich, beim ZDF lief. Auf jeden Fall ist es irgendwie gestern Abend hochgekocht. Und hier schreibt das ZDF, es war Ein doch nur kleines ein winzig Einspruch. kleiner Seitensprung, Ausrufungszeichen, aber das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Annie ist schwanger. Ihre Versuche, der Situation mit Optimismus zu begegnen, scheitern an ihrem Ehemann. Doch bald lernt sie ganz neue Verbündete kennen. Ich Herzchen, nehme an, die ZDF-Lehrer. Verbündeten heißen Safe Space, Snowflake, Trailblazer, Green Time Ja. und Trailblazer, vor allem Trailblazer. Ja, genau. Und ich meine, also. Ja. Warum, ich meine, Er ist warum, doch dasselbe was wie macht der Typ auf dem ihr. fucking Home Trainer da? Wo will er Der hin? stimmt doch Warum hat nichts. ihm keiner gesagt, dass das nicht geht? Ja. Und Ja, also auch und. der Typ hier auf der schönen, ich glaube, es ist eine klassische BMW, ja, könnte eine BMW sein. Ja, stimmt, ja. Wuchtig müsste das sein. Mit den zwei ausliegenden Zylindern da. Wie steht das Motorrad? Also, Auf warum, Raumständer. oder sitzt der auf dem Ständer und Auf dann cool? Raumständer. Ja, Ja, aber ja. dann setzt man sich auch nicht so da drauf. Aber naja, muss ja nicht jeder Wahrscheinlich kann er es auch nicht Motorrad fahren fahren. oder so. Er ist halt Muss ja. Schauspieler, das reicht ja auch. Oder Lenkt oder, nicht er wahr? eigentlich gerade in seine schwangere Frau Ja, rein? allerdings, der nächste hat das rote Gas und er hat den anderen zu einem Rennen überredet. Der Digga kriegt seine Wohnung. Hauptsache alle wissen, wo der Bildmittelpunkt ist. Ja, aber der Witz ist ja, Gott, unser BIPOC gewinnt, weil er halt besser ist. Weißt du? Obwohl er auf dem Hometrainer sitzt und der andere auf einer BMW. würde sagen, Leute, das ist auf jeden Fall Ja, postironisch. definitiv. Nimm dich in Acht, Marvel, wir können es vorher besser. Und worauf mich auch jemand im Internet hingewiesen hat, wenn ihr mal genau guckt, die Hausnummer hier hinten zwischen den beiden ist die 23. Muss ich noch mehr sagen? 23. Ich Ja. denke, die Illuminaten stecken hinter den Türmen. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Definitiv. Alter Schwede, ZDF. Wer guckt sich sowas an, frage ich mich. Wer guckt sich sowas Na, an? dort so ein Zeug. Na, dort Ich andere Filme. fühle mich gut unterhalten. Aha, ja. Ja, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, weil, also ich habe auf jeden Fall, ich meine, klar, es war eigentlich klar, was genau der Plot von dem Ding ist. Also wenn ich dieses Bild Also, halt schon sehe und heutzutage also du einer hast dir von das heute ins doch Bild. noch angeguckt. Nee, nee, nee, ich habe es mir nicht angeguckt, So. aber jetzt pass auf. Ich, Ja. also heutzutage weißt du halt genau, wenn du sowas siehst, er ist der alte weiße Mann, ne, auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist der, mit dem sie den Seitensprung gemacht hat, weil er ist ein Schwarzer. Natürlich. Aber ihm werden auch die Steine in den Weg gelegt im normalen Leben und so. Und ja, und vor allen Dingen, er ist ein junger, dynamischer Typ, so hier, ne, hält sich fit und so, ne? Und der alte weiße Mann ist nur so ein Midlife-Crisis, Oh mein Motorroller-Typ, Gott. ne? Irgendwie. Und das ist auch alles so Klischee überladen. Ne? Also ich hab da nur reingeschaltet, weil ich wollte es einfach nur für den Fall, Ja, dass. der Traum vom Abenteuer oder so, Bevor ich ne? das irgendwie annehme und nachher machen sie doch irgendwie, stecken so ein bisschen mehr Grips da irgendwie rein in die Nummer oder so, habe ich da halt mal reingeskippt, nur um zu gucken, ob der Herr auf der Linken halt wirklich der Seitensprung von ihr ist. So ist er natürlich, aber diese Dialoge auch einfach, die kommt da irgendwie um die Ecke und meint so, ja, ah, so ein Kondom, sagst du zu ihrer Freundin und die Freundin dann so, na, du weißt doch, dass ich seit Jahren versuche, schwanger zu werden. Und dann stellst du mir so eine Frage. Also so richtig so. Die Leute müssen halt ihre ganzen, ne, alles, was sie irgendwie an, ja, hier, Dialogzeile, ja, hier mein Konflikt und hab Mitgefühl mit mir. Ich sag dir mal Genau. eben schnell, damit die Zuschauer das auch Hier nochmal die wissen. Opferrolle erklären, dann nochmal die Opferrolle erklären. Ne, ja, Oh es ist Mann. wirklich so ein platter Scheiß, ne, also. Wirklich so ein Kram, wo du dir echt denkst, ja, also das ist wirklich vollkommen überflüssig, ne? Also ob du Es kommt jetzt in der so, Regel von der Degeto. Und da ob kannst du die auch schon, soweit ich weiß, ein Degato bisschen heißt das ärgern Ding, an so Leute, glaube die ich, sich ne? beschwert oder sowas. Degato ist am ARD. Ach so, okay. Ja, Aber genau, ich das habe ja ist eine ein ZDF-Ding. Zusammenfassung. Also auf einem Wellnesswochenende mit ihrer besten Freundin passiert Annie der Seitensprung nach 17 Jahren Ehe. Ja, Für genau, sie das ist ist, klar. Moment, Moment, das ist die, die nicht schwanger werden kann halt, ne? Ja, wieder Deswegen, so also bescheuert, die Texte sind ja dauernd. total Und Konflikt, ne? Das zieht einen also richtig die beste rein. Freundin. Für sie ist klar, dass es sich hier um einen einmaligen Ausrutscher handelt. Doch dabei bleibt es nicht. Wenige Tage später muss Annie feststellen, dass sie schwanger ist. Gerade Annies Wenige Tage Freundin später. Tine, die seit Jahren vergeblich versucht, mit ihrem Mann Nils ein Kind zu bekommen, fehlt für diese absurde Situation jeglicher Humor. Nachdem Annies Mann mit kurzem Zeitversatz begriffen hat, worum es geht und den ersten Schock verdaut hat, legt Annie umgehend nach. Sie will das Kind behalten und fragt Ralf, ihren Mann, ob er sich vorstellen kann, den Nachwuchs gemeinsam mit ihr Natürlich aufzuziehen. spielt er mit, oder? Das sind dann für Ralf doch einige bürgerliche Konventionen zu wenig. Er zieht aus und erklärt die gemeinsame Ehe für beendet. Na gut. Einige bürgerliche Konventionen zu Ja, ist wenig. geil, wie Aber das er ist am gedreht wird, Überhaupt ne? ne? Er hat Gefühl den gehabt, Vertrauen. dass der vielleicht irgendwie, ob des Vertrauensbruchs und so weiter und so fort. Es gibt Ja. so viele andere Erklärungen Ja, als es ist alles bürgerliche nur von Konventionen. außen. Das ist nur der Rassismus, weil er das schwarze Baby nicht mag, ne? Das ist, das ist wirklich so, ja, Menschen, biep, boop, biep, Der Vater des Kindes heißt übrigens Raimund und ist Hip-Hop-Trainer. Der war in dem Hotel, wo sie waren, Hip-Hop-Trainer, der aber es ist natürlich auch Raimund. so, dass die ARD ZDF das nachgefragt oder nachgefragt hat zu so einem Programm. Das ist eigentlich als Drehbuch in Auftrag gegeben worden. Ja, finde ich auch erstaunlich. Und Ja, die das wollten sie beiden. eben, ne? Die Leute Ich finde erziehen es mit so einem überhaupt nicht Bullshit. erstaunlich halt, ne? Das ist ja Nee, gerade das genau, die wollen die Ding. Leute eben damit erziehen. Hast recht, das ist auch gar nicht erstaunlich. Hast du völlig recht, ja. Tja, was mir auch erst jetzt auffällt, ist diese Szenerie einfach, ne? Dieses sommerliche Sonnenschein. Ist, ja. Und der Home-Trainer. Und das Problem ist natürlich, also die Frau ist natürlich auch wieder nur eine Opfer der Umstände. Alle sind nur Opfer der Umstände. Die eine kann nicht schwanger werden, die andere wird schwanger. alles nur, ne, nichts. Man hat überhaupt nichts selber dazu beigetragen zu diesen Dingen, gar nichts. Ausrutscher, ne? Halt. Ne? Das kommt alles nur von außen und jetzt ist halt nur die Frage, was ist mit dem Konflikt, mit anderen Worten, halt diesen furchtbaren Leuten um einen herum, die eventuell nicht das tun, was man möchte, ne? Und sich nicht so verhalten, wie man das möchte, dass es einem nicht zuträglich ist, weil das ist ja, ne? Also, das ist ja ganz schlimm, also, wer könnte das erwarten, ne? Also, ja, nur Klischees, die haben zusammen geklaut. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn sich die Leute nicht den Frauen zuträglich verhalten oder dem schwarzen Seitensprung zuträglich sind, dann sind die ja auch schlecht, ne? Das ist ja total furchtbar. Also, wenn man das irgendwie verdrehen würde oder so, dass er irgendeinen Seitensprung mit einer Animateurin aus dem Club da meinetwegen, wo er Hip-Hop-Tänzer ist, hat. Und die ist eine schwarze Frau, so, dann wäre das ganz anders geframed von denen. Dann wäre er natürlich auch der Böse. Dann wäre es nicht so nach dem Motto, so, ja, die muss jetzt aber zurück nach Somalia oder weiß ich nicht was und deswegen müssen wir jetzt das Kind aufziehen, Schatzi, hast du Bock? Dann könnten sie es sogar machen, dass es in der Familie wäre, wo die andere kein Kind kriegen kann. Und dann sollen sie das mal so machen mit denen dann. Ne? Also, das ist auffällig und ich glaube, es funktioniert auch nicht so richtig. Ja. Nee, funktioniert schon überhaupt nicht. Ne? Also das funktioniert, dass die Leute sich drüber aufregen über den Kram, muss man hinterher auch wieder sagen können, so, ja, wir haben ja scheinbar jetzt hier was erreicht, weil die Leute sind sauer. Das ist ja auch immer so ein Spruch, den die gerne haben. Ne? Aber was ich auch so lustig fand, ist, dass sie sich in diesem Tweet, den wir gerade gesehen haben, darüber aufregen, dass die Leute da angeblich trollen. Ne? Wo ich mir denke, ey, diese ganze Scheiße, die ihr hier verzapft, Das ist überhaupt ein Troll von eurem Publikum, ne? Also in der besten Leseart ist es ein Troll von eurem Publikum, ne? Also das wäre mir eigentlich sehr lieb, wenn ihr da sitzt und euch kicher. So, und dann sitzen wir den auf einen Home-Trainer mitten auf der Straße. Ja, besser als es ernst zu meinen. Ja, das wäre mir ehrlich gesagt noch lieber. Dann müsste ich auf jeden Fall, dass ihr einen Sinn für Humor habt und euch nicht denkt, so, ja, unser Auftrag. Wir werden von den Leuten bezahlt, um denen jetzt hier was Wertvolles zu bieten. Und jetzt lass uns hier mal diese Geschichte. Und ja, ich habe auch eine Idee. Die eine kann nicht schwanger werden und die andere wird ungewollt schwanger. Oh ja, super Idee. Und dann haben wir noch den Midlife-Crisis, alten weißen Mann. Und der muss dann damit klarkommen. Und ja, super. Ne? Also das wäre echt noch lieber. Wenn die sich da auch drüber kaputt gelacht haben, weil da haben die wenigstens eine schöne Zeit gehabt, meinetwegen. Also, keine Ahnung, ey. Ja, das machen die vielleicht, aber die drehen es dann auch trotzdem ernsthaft ab. Ne? Ja, also ich würde es mir wünschen, dass die uns damit trollen wollen, also ich glaube echt, dass sie es ernst meinen. Dass sie wirklich denken, dass sie da irgendwie was Sinnvolles gemacht haben, was den Leuten irgendwie in der Bewältigung ihres Lebens hilft oder denen irgendeine Art von Mehrwert gibt. Ja, bei den Fernsehmachern wahrscheinlich schon, die Drehbuchautoren nicht unbedingt, wahrscheinlich. Ja, das ist ja in Deutschland sowieso alles. Wie für eine Nachfrage eben. Das ist, also ich meine, in der Unterhaltungsbranche, wenn ich das richtig verstehe, in Amerika ist es ja auch ganz viel so, dass halt das Geld natürlich ein großer Faktor ist, zumindest was halt erstmal die Erlaubnis halt angeht, also quasi, dass man jetzt sagt, so, okay, diese und jene Sache, die schicken wir jetzt überhaupt in Produktion. Da ist es auf jeden Fall von den Produzenten dann halt, aber gerade im Fernsehen war es halt, also man sagt eigentlich immer, das Kino ist halt von den Regisseuren, das Fernsehen ist von den Autoren. Und in Deutschland kannst du eigentlich sagen, alles ist nur von den Produzenten. Ne? Also in Deutschland ist es so, da gucken die sich irgendwelche Sachen an, die irgendwo erfolgreich waren und dann wird das richtig beschissen kopiert und dann hat man dann hier irgendwie was. Ne? Also meistens wird es richtig beschissen kopiert. Und das ist halt wirklich so, dass es Originalideen im deutschen Fernsehen sind echt Mangelware. Also es ist ganz wenig, was wirklich irgendwie sich in Deutschland einer halt einfallen lassen. Und wenn es was ist, dann sind es meistens irgendwelche Showkonzepte, Und jetzt auch nichts Ja. irgendwie, was jetzt irgendwie großes Drama wäre oder so. Wir machen Also einfach. prinzipiell ist es auch nicht hundertprozentig dagegen, was zu sagen, dass auch Altersprobleme mal thematisiert werden in so Filmen oder so. Aber das ist dann nicht wirklich ein Problem, sondern irgendwie eher so ein hergeholtes oder so, so selbstgemachtes. Ja, das passiert eben auch zu selten. So, Dein oder Kabel letztens. knackst mal wieder, Mama. Da war er weg. Ich Ja. check das. Ja. Ja, auf jeden Fall. So ist es. Ja, ich glaube, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. War wohl nicht so wichtig. Das ist, weiß nicht, reicht eigentlich nicht für die Quarantäne. Müsste eigentlich mehr sein. Also, ich lese jetzt eine Runde Safe Space, gucke danach eine Folge Doctor Who und dann fahre ich mit meinem Home Trainer in den Sonnenuntergang. Genau, ja, der übt schon mal für zu Ich gucke mir dann auch den neuen James Bond schon mal an. Der Du passt ja. Haben bist sie doch auf November verschoben, dann Mama. der Einzige, Ja, ich habe da mal schon so eine Wahrscheinlich Kopie. starten sie den extra im Weihnachtsprogramm, damit sie hinterher sagen können, ja, wer geht schon Weihnachten ins Kino? Ja, genau. Eine Überraschung für Weihnachten. Ich habe schon überlegt, ob die Filmbranche sich jetzt überlegt, halt im Zweifelsfall halt Filme, wenn das jetzt länger dauern sollte, Filme als Streaming-Premiere zu zeigen. Ja, da gibt es schon Leute, die das sagen, dass das wohl so laufen wird, ja. Tja, wäre vielleicht auch nicht dumm, ne? Ja, könnte aber halt die Kinos killen, ne? Ja, oder machst eine Streaming-Veranstaltung im Kino oder so. Na gut. Ja, alles im Im Kino ist Moment, es ne? trotzdem, ne? Also es ist auch so, dass diese ganzen Messen jetzt auch alle in Frage gestellt werden, ne? Weil irgendwelche, die Firmen kommen jetzt alle auf den Trichter, dass sie ihre Sachen jetzt halt irgendwie online präsentieren müssen, und wenn das gut läuft und Was? so und das angenommen wird, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwelche Messen in Zukunft dann auch auf den Prüfstand gestellt werden. Das war ja in den letzten 20 Jahren eigentlich schon so ein bisschen Trend, dass irgendwie Apple und so angefangen haben, die Sachen alle noch selber zu machen, also nicht mehr auf irgendwelche festen Messen gegangen sind, sondern halt ihre ganzen Produkte und so in irgendwelchen Hausmessen präsentiert haben. Das ist schon ein Trend, den es eine ganze Weile gibt. Und ja, wenn die Nummer jetzt gut läuft mit den übertragenen Geschichten, dann ja, kann es halt auch sein, dass irgendwelche normalen Messen dann halt in Zukunft auch wegsterben, ne? Irgendwie. Ja, aber es ist ja sowieso schon. Guck mal, die CeBIT gibt es nicht mehr. Ja, bei der CeBIT war Die das halt auch IAA schon. darf nicht mehr in Frankfurt stattfinden, was ich auch Ja. einen absoluten Wahnsinn finde und Ja, solche aber auch nicht Sachen. mehr in Hannover. Also jetzt zum letzten Mal eigentlich dieses Jahr, aber mal gucken, ob das überhaupt noch passiert. Also gibt's halt auch schon. Früher war das halt. Ja, Messen waren halt in der Zeit ohne Netz eine gute Sache, weil du da die gesamte Aufmerksamkeit gehabt hast. Aber heute kannst du halt sagen, hey, ich mache einen Stream über mein neues Produkt und wenn du groß genug bist, bekommst du halt auch die gesamte Aufmerksamkeit. Ja, teilweise sogar, wenn du kleiner bist, ne? Also irgendwelche kleinen Leute können sich ja auch eine Kamera nehmen heutzutage, ihren Krempel abfilmen. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Kickstarter-Betrüger und so, ne? Also, da ist ja eigentlich fast noch mehr, ja, noch Ausbeutet, mehr ne? Möglichkeit für die kleinen Leute dann, ja. So Aber wie schlecht halt Quinn. für die ganzen Leute, die davon halt abhängen, von den ganzen Messen und so, ne? Da gibt es ja auch diverse. Ja, überhaupt ist das ganze Wirtschaftsdings, da haben ja einige Leute scheinbar Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, was das für Kreise zieht oder so. Also, ich in Skobel habe ich gestern gesehen, was der da verzapft hat. Ist ja schon ganz schön ignorant, zum Beispiel. Den Skobel habe ich eigentlich immer gern gesehen, aber der wird aufs Alter Tja. hin auch immer seniler. Habe ich Na, früher auch hatte der gerne nicht auch geguckt, mal ja. diese, hatte der nicht auch mal diese furchtbare Feminismusfolge? Kann sein, ja. Hat er auch gehabt, ja. Ja, die hatten wir auch Stimmt, damals die haben bei wir doch dir, zusammen gemacht, ja, die hatten wir genau. live geguckt, genau. Ich erinnere mich. Ja, ist auch schon wieder Jahre her. da ging es bergab mit Skorbel. Ja. Haben sie eine Spritze gegeben. Aber es sind so viele Leute, die, auch der Dieter Mohr, der hat früher ja hier, was macht er jetzt, Titelthesen-Temperamente? Oh ja, auch grauenvoll, ja. Was soll ich sagen, vertrauen sie sich alle nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also, Kool-Aid, die, genug Kool-Aid. Ja, die haben ja auch Autoren und so, ne? Da gibt's, da gab es sicherlich auch da mal irgendwann einen Wechsel in der Generation und dann halt lauter Leute, die da meinten so, ja, jetzt lad doch mal die Lori Penny ein und also da war jetzt halt für mich was macht eigentlich der Köppersbusch im Moment? Kennt ihr den noch? Ja, der hatte doch bei der Taz mal so eine Kolumne, aber seitdem ich die Taz nicht mehr lese und ich habe ja sogar mein Taz-Abo gehabt. Macht er nicht über der Titanic weiß nicht, ob er die noch hat. Echt? Hör ich an, du weißt ja nicht, wieso nicht, ne? Der Köppersbusch war, denn es gab so ein paar Leute, die ich echt gerne gesehen habe, aber die meisten von denen sind halt dem Kool-Aid zum Opfer gefallen. Naja, vielleicht, keine Ahnung, zwangsweise so, die mussten alle beim Gensing vorsprechen, ob sie denn auch die Fakten finden. Ja, ich glaube wirklich, dass das so ein, weil die überlegen sich ja das nicht alles alleine, was da passiert in den Sendungen von denen und so, die haben ja auch Redaktionen. Und da hast du halt die Leute dann sitzen, ne, die Überzeugten. Das ist ja gerade die Sache mit dem Kulturwandel. Warum die das halt auf diese Art und Weise machen. Ne? Also, Juliane Leopold zum Beispiel, ne? Ja, die ist ja nur ein prominentes Beispiel dafür. Ich glaube mir mal, auf jede von denen, die bekannter sind, kommen wahrscheinlich noch 100, die nicht bekannt sind. Ne? Die dann nur irgendwie so einen Quatsch studiert haben und dann ihren Job machen. So wie diese merkwürdige Alte, die mich da letzte Woche komischer Otto genannt hat auf Twitter. Na, ach das, komm, Mamon, du kannst dir den Köppersbusch angucken. Der macht einen Podcast in Residence im Dortmunder Theater. Ach Mann. Ja, mach ich, gucke ich mir mal an. Im Theater Fletschbitzel, was auch immer das sein soll. Ja, kann ich zu Fuß hingehen. Das ist so ein kleines Privates. Ah, okay. Krass. Ja. Der schreibt für den Wiesbadener Kurier, aber Fernsehen macht er wohl nicht mehr, leider. Die haben ihm den Intendanten von Radio Bremen vorgeschlagen und wollte er nicht machen. Interessant. Wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt, sich den allen unterzuordnen. Das ist ja auch ein undankbarer Beruf. Ich meine, bezahlt viel, aber hast ja auch bei dem Typen vom WDR gemerkt, wie sie sich alle, wenn er irgendwas irgendwie den falschen Leuten einen Krümel hinwirft, damit sie sich nicht so aufregen, sofort alle dastehen und sagen, du hast den Leuten, die sich über unsere Sachen aufregen, gesagt, dass sie sich vielleicht sogar ein Stück weit zu Recht drüber ärgern. Das macht uns unseren Plan kaputt. Wir hatten die schon fast so weit. Ja. Und am Samstag entscheidet die Politik irgendwie drüber, oder der Samstag entscheidet laut Politik darüber, ob wir Ausgangssperren kriegen. Finde ich auch interessant. Ja, ist noch der Drosten hat doch schon gesagt, man soll das nicht so schlimm sehen oder soll das nicht so und soll das nicht machen oder so. Nach allem, was ich gehört habe, geht das wohl im Moment nur auf kommunaler Ebene. Aber da geht es halt schon. Also wenn irgendein Kreis oder irgendeine Stadt oder so das anordnet, dass es bei denen so passiert, dann passiert das. Ja, auch Freiburg zum Beispiel hat das wohl gemacht. Okay. Ja, da sieht man, dass so ein Bürgermeister doch auch mal was zu sagen hat, ne? Manchmal schon. Der oberste Polizist im Dorf. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr am Wochenende euch nicht benehmt, dann kommt am Montag irgendwie kommt die Ausgangssperre. Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe ja auch schon gehört, dass sich die Steigerungsraten zu stark verlangsamt hätten. Aber ja, das ist auch so unterschiedlich in den Ländern. Ein einheitliches Bild kriegt man nicht so richtig. Mhm. Ich jedenfalls nicht. Naja, ja. Aber. Man liest halt auch ständig von diesen Corona-Partys. Das finde ich auch noch, das ist für die Leute, die wirklich gar nichts mehr verstehen. Macht das an, ja. Also ich meine, ich habe den Eindruck, dass die Leute sich, weil sie Zeit haben, dann schon auch treffen oder so. Ne? Vorhin so ein Typ mit Gitarre gesehen, der wird jetzt zu seinen Kumpels gehen, die noch eine Musik machen. Auch nicht immer mit 2 Meter Abstand oder so wahrscheinlich, ne? Im Gegenteil, mit rumgereichten Joint oder so vielleicht auch. Also, Die Leute treffen sich aktuell, habe ich den Eindruck. Ne? Alte Freunde sehen sich wieder, Nachbarn lernen sich plötzlich kennen und so. Ja, Nachbarn lernen sich schon kennen. Aber ja. Wer weiß, wenn ohne Geburtenschub durch die Zeit oder so, könnte ich mir mal vorstellen. Die ersten Opfer wirtschaftlicherseits gibt es auch schon. Vapiano ist insolvent. Wow. Ja gut, die hingen ja auch schon lange am Tropf. Nichts von Wert ging verloren. Die hingen ja auch schon lange am Tropf, Vapiano. Ja, ja, das schon, aber das sind halt dann die, die am Tropf hängen, sind auch die, die als erstes die Auswirkungen spüren, weil sie dann gar kein Geld mehr kriegen, nicht mal mehr das, was ihre mageren Einnahmen irgendwie reingebracht haben. Da wollte ich nur sagen zu dem Thema hier mit Fernsehdings, die haben ja auch damals, oder vor einer Weile, vor ein paar Jahren, die Fernsehräte nochmal aufgestockt oder verändert, sodass da irgendwie doch ein relativ starker Einfluss durch die Politik eben möglich ist. Und dann gab's irgendwie auch einen, die hatten eigentlich das Gegenteil gemacht und sich auch noch mit gebrüstet, aber das sind halt immer so Sachen, wo ich mir halt wieder sage, weil sie haben mehr NGOs halt reingeholt, sowas wie ein Frauenrat, der zum Beispiel in Niedersachsen, niedersächsischer Frauenrat mit Linkspartei und allem dabei. Statt zufällig ausgewählte Bürger dann so Leute aus der Zivilgesellschaft. Ja, gibt es sowieso nicht zufällig ausgewählte Bürger. In diesen Rundfunkräten sitzen Vertreter von, also in Niedersachsen zum Beispiel von der DITIB damit drin, also von irgendwelchen Religionsorganisationen ganz viel. Dann hast du irgendwelche. Ja, Frauenrat wird schon stimmen und Religionen wahrscheinlich, ne? Ja, Frauenrat und wie heißt das Ding? Ja, Katholiken oder was? Wie heißt das Ding von den Arbeitern? Ja, die AWO. Gewerkschaft. Gewerkschaft. Ja, Gewerkschaften. Ja, ja. Gewerkschaften hast du da drin. Und also mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn sie mehr Politiker da reinpacken, ehrlich gesagt, weil die sind wenigstens gewählt. Ne? Und diese ganzen scheiß NGOs, die da irgendwie ihren Krempel verzapfen und ihre Ideologie da versenden wollen und dürfen, die sind nicht gewählt. Ja, muss aber auch Kriterien irgendwie geben. Die Kriterien sind, dass man die für gut achtet und die da gerne drin haben möchte, wegen ja, gesellschaftliche Vielfalt abbilden, Zivilgesellschaft. Das sind die Kriterien. Gesellschaftliche Vielfalt ist gut. Ja. So wird es verkauft. Also, Fernsehrat. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum das halt so aussieht, wie es aussieht. Ne? Also, wegen diesen NGOs halt auch zum großen Teil. Klar, in den Parteien hast du das auch drin, aber das ist ja auch dieses schöne. Also, diese NGOs sind ja auch zum großen Teil halt Astroturfing. Ne? Du machst irgendeine NGO auf, da sind dann lauter Leute drin, die sowieso auch in der Partei sind. Und die Partei sagt dann, ja, wir holen uns diese NGO ans Board wegen der Zivilgesellschaft. Und im Endeffekt sagen die ja nur das Gleiche, was die Parteien halt auch sagen. Ne? Also das bringt da auch nichts. Anders als früher, als immer nur mit Parteibuch irgendwelche Jobs vergeben wurden von der Stadt oder so. Das ist ja immer noch so. Also auf der Ebene der hohen Beamten ist es immer noch so, dass es ausschlaggebend ist, wer da gerade das Ministerium leitet und der holt seine Leute dann da rein. Also in den meisten Fällen ist das so. Das ist zwar kein Zwang, aber es wird halt so gehandhabt. Ne? Ja, bei uns ging das ja bis zum Hausmeister runter. Da gibt's ja auch viel Aufregung immer darüber. Also ich bin ja in der FDP und das wird ja auch von Seiten der FDP immer viel kritisiert, wenn dann da irgendwelche gerade bei der Sozialdemokratie ist es halt beliebt, ne? Irgendwelche Ministerien aufblähen, das haben sie ja beim Frauenministerium auch gemacht, dass sie da, als die Schlesig angefangen hat, erstmal schön neue Stellen geschaffen haben bis zum Abwinken. Oh, richtig viele, fast 100 oder so. Ja, ja, das war jede Menge, ja. Und sowas geht dann halt. Ich lese gerade hier, YouTube verringert die Streaming-Qualität jetzt in Europa. Und so auf Twitch, glaube ich, auch schon gemacht. Und Netflix wird das wohl auch tun. Netflix, ja, nur nicht Twitch, Netflix. Okay. Interessant, ne? Man hat uns vor ein paar Tagen noch gesagt, hat die Telekom noch groß getönt, sie wäre auf jeden Zuwachs an Traffic vorbereitet, aber ist wohl nicht so. Könnte die Weltraumaffen bald nur noch in 240p sehen. Naja, oder über unsere Webseite. No. Wir lassen uns da nämlich nicht beschränken. Aber man muss vielleicht auch nicht unbedingt 4K streamen, sowieso nicht, weiß ich nicht. Ja. Das kommt drauf an. Also wenn du 4K-Videos hast und 4K-Monitor, macht das schon Spaß. Ja. Aber so Gaming oder so, naja. Ja, Gaming-Stream, da brauchst du keine Braucht eh keiner. Vierten. Das wird sie eh nicht durchsetzen. Was, 4K? Nee, Gaming-Streams. Achso, ja. Doch, es gibt da Ich Leute, weiß die es sind nicht da mehr. schon relativ erfolgreich mit Chris, dieser Drachenlord zum Beispiel. Der verdient da einige Bahne. Dachte jetzt, meinst du das Gaming per Stream? Das gibt es ja auch mittlerweile von Google, glaube ich, Stimmt, ne? Stadia. Stadia, genau. Google Stevia nenne ich es immer humorvoll. Ich habe eben gelesen, dass das bei den Fachleuten, glaube ich, schlecht angekommen ist, aber die User waren recht zufrieden oder so. Das Echt. ist mir nicht mehr genau. Also ich habe nur gehört, dass es einen fiesen Lag haben soll, also dass du Ach zwischen dem so. Drücken eines Knopfes und der Aktion einfach zu viel Zeit vergeht. Und da hätte ich Ja, das schon ist ja keinen Bock schlecht. drauf. Jo, wenn sie nicht die Spielmechanik irgendwie in den Arbeitsspeicher schieben können oder so, das ist natürlich schlecht. Naja, das ist ja der Witz ist ja, du drückst den Knopf, der Knopfdruck geht an den Server in was weiß ich wo, der muss Ja. dementsprechend die Reaktion berechnen und sie dir zurückschicken als Bild. Und das dauert halt Ja, seine spielt Zeit. man besser was Rundenbasiertes, Ja, wa? also dafür, aber das konntest du ja eigentlich auch schon vorher. Also, Das ist richtig. Schachspiel ging auch schon vorher. da brauchst du auch nicht den dicken Rechner meistens für rundenbasierten Sachen. Mhm. Also. Ja, aber zocken ist ja sowieso jetzt, kann ich jedem nur empfehlen. Auf Steam einfach einmal quer 100 € ausgeben, dann bist du für die Quarantäne Im Fernsehen gut. läuft jedenfalls nichts Interessantes. Es passiert ja auch nichts Interessantes. Es gibt nicht mal irgendwelche Sportereignisse oder sonst irgendwas. Habe ich mich auch schon gefragt, was machen denn jetzt Eurosport und Sport 1 und so? Zeigen die Ja, das einfach sind die Sachen vom Klassiker. letzten Jahr Die sind ganz schön nochmal? abstinken, habe ich den Eindruck. Die machen ein bisschen Wintersport, habe ich gestern gesehen. Ja, und die. Wo läuft denn noch Wintersport? Ich weiß nicht, was war. Da, wo noch Winter ist. Tschechien oder so? Keine Ahnung. Tschechien hat mehr oder weniger Lockdown. Österreich hat übrigens den Ja, Lockdown aber bis nicht, wenn es Geld April einbringt, verlängert. vielleicht. Auch Ohne Österreich hat bis Zuschauer. 13. April den Lockdown Ja, verlängert. Israel hat, glaube ich, angezogen, ne? Zum Beispiel. Die wollen strengere Regeln verhängen. Ja, die sollen mal aufhören jetzt damit dem Quatsch, ist genug. Mir reicht das jedenfalls. Können die das Corona bitte mal platt machen, damit wir hier Ja, in wieder. Italien fangen sie ja jetzt wohl an, so eine Art Altenschutzpolitik oder sowas zu fahren, ne? Dass sie denen sagen, die sollen zu Hause bleiben oder sowas. Oder bis morgens um 11 sollen nur die Eltern einkaufen. Irgendwie Ja, ist ja sowas. auch vernünftig, dass du die Gruppen trennst, finde ich eine Ja, gute Idee. zumindest der Versuch ist irgendwie sinnvoll, glaube ich auch. Aber solange die Definitiv. Leute halt noch in Cafés sitzen und so, weiß ich nicht, ob das überhaupt was bringt. Das Ding ist, guck dir Ja. Japan und Korea an, da hat es was gebracht, aber warum? Und Weil die Taiwan Leute auch, da ja. gewohnt sind, dass wenn es um so eine Rücksichtsgeschichte geht, Rücksicht zu nehmen und sich hinten anzustellen und zu sagen, gut, wenn die sagen, es ist besser für alle, wenn wir zu Hause bleiben, dann bleiben wir zu Hause. Und das bedeutet für die in kartongroßen Wohnungen irgendwo zu sitzen. Ne? Aber in Deutschland, die Herrschaften, die sind einfach nicht, die sind von der Mentalität anders. Wir haben die über Jahrzehnte zu vor allem Individuen erzogen, die sich Ja. nichts bieten lassen, bla bla bla. Naja, schön wäre es eigentlich. Also ich finde es immer wieder lustig, wie weit das auseinandergeht. Auf der einen Seite dieses Ding von wegen, die Deutschen, du kannst ihnen eigentlich alles erzählen und die nehmen es irgendwie hin. Und zum anderen halt dieses, jetzt plötzlich irgendwie gibt es da so ein paar Leute, die, ja, aber das sind halt auch irgendwelche Bengel halt, ne? Irgendwelche jungen Leute, die dann meinen, ich lasse mir überhaupt nichts sagen, tralala irgendwie. Oder keine Ahnung, ist sehe alles so unwichtig. Ja, und die anderen sagen dann oft, dass ich lasse mir gar nichts sagen, willst du aber sehen, dann machen wir das mit Zwang oder so. Naja, und so schaukelt sich das dann hoch, ne? Auch nicht unbedingt schön. Ja, aber ich kann echt nicht sagen, dass irgendwie die Leute besonders individualistisch werden in Deutschland. Also, ja, Ja, keine ich finde Ahnung. auch, wie gesagt, sie nutzen so ein bisschen die Gelegenheit, die sie dann haben, ne? Wenn sie mal Zeit haben, sich mit alten Kollegen zu treffen oder nur ein bisschen Musik machen. Ja, und ich meine, das ist halt auch wieder so ein Jetzt. Ding. Ich meine, was erwartet man denn? Das sind halt Menschen, ne? Also ich bin auch Ja, man jemand. erwartet jetzt, dass sie sich nicht zu nah in der Schlange hintereinander stellen oder so. Und das habe ich jetzt gesehen, machen sie eigentlich auch. Ja, also ich bin auch jemand, der gerne mal einen Urlaub zu Hause verbringt. und nicht unbedingt, ja, es also eigentlich ganz entspannt findet, wenn man ein paar Tage sich mit keinem unterhalten muss oder so. Aber ich merke das halt auch schon, irgendwie jetzt eine Woche zu Hause sitzen, so geht halt irgendwann einem schon auf die Nerven. Man will dann schon sich mal mit wem unterhalten oder so, ne? Also. Ich habe eine Freundin, die muss jetzt in 3 Wochen in Quarantäne sein. Und dann 2 Kinder dabei. Da gehst du dir auch gut auf den Senkel. Ja, das ist auch noch, ja, überhaupt mit den Kindern. Also ich habe es auch von Arbeitskollegen und so gehört, die kriegen jetzt quasi also die Schulen wollen halt, dass die jetzt zu Hause unterrichtet werden, quasi. Und dann Sollen wir doch per Videochat machen? Ist doch alles angeblich so einfach. hockst du da im Homeoffice und darfst parallel noch irgendwie irgendwelche Aufgaben von deinen Kindern kontrollieren und die dann nach Feierabend noch einscannen und an den Lehrer faxen oder so. Also, Ja, genau. ja. Ja, in so einer Zeit, da hat es einen auf jeden Fall schon weniger getroffen, das ist natürlich wahr. Aber ich meine halt einfach nur, dass sie dann annehmen, dass das nicht in den Leuten drinsteckt, so dieses Verlangen dann auch nach Gesellschaft irgendwo, ne? So nach dem Motto, man sagt ihnen jetzt einfach, bleibt mal alle zu Hause und dann soll sich auch keiner dran stören oder so. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich glaube eh, dass das schwierig wird. Also eine Ausgangssperre oder so, ich könnte sie vielleicht ausrufen. Aber das hat auch was von so einer zeitlichen Komponente, dass die Leute sich das nicht ewig so ziehen. Die ersten meinten schon mir, was ist schon zu mir, was ist denn? Man sieht gar nichts, wo sind die Zombies denn so ungefähr? Ja, die Leute sind dann eben auch ein bisschen so. Kann sein, dass sie in Asien rücksichtsvoller sind, weiß ich nicht genau. Zumindest haben sie das mehr geübt und so. Das hat ein Kollege hat der ein paar welche auch mal erzählt von Taiwan. Mit Taiwan hat es auch gut geklappt halt, ne? Ja gut, allein Japan ist ja durch die Erdbeben und so, die haben ja regelmäßige Drills, wo du dann auch antreten musst. Was weiß ich, dann hat dein Wohngebiet hat halt Erdbebendrill und dann wird das alles einmal durchgespielt, was in dem Fall zu machen ist und so. Ja, es Und kann in ja auch Deutschland nichts weiß ich schaden. schon nicht, Aber ob auf die der anderen Leute Seite, überhaupt mitmachen würden. ja, auf der anderen, das würden die schon, wenn das wirklich eine Sache wäre, die halt vorkommt bei den Leuten. Ich meine, du merkst es halt jetzt auch, diese ganze Unsicherheit mit den Vorkehrungen treffen und so. Da springen die Leute dann natürlich schon an. Und das wäre vielleicht schlauer, wenn die sich da mehr was sagen lassen würden, aber man weiß es halt auch immer nicht. Man kann sich natürlich auch immer nicht verlassen auf die Aussagen von irgendwelchen anderen Leuten und so. Das ist halt so, ne? Also, das ist die menschliche Natur dann auch wieder an der Stelle. Und diese Sache mit den Erdbeben ist ja auch eine fühlbare Geschichte, so. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwer sagt so, ja, hier könnten jetzt irgendwann mal Erdbeben sein und deswegen rennen wir jetzt alle mal aus unserem Haus raus. Ne? Also, kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also, das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht anders. Und halt auch, also ich sehe jetzt hier bei mir auf jeden Fall in der Großstadt, die meisten Leute, die mit Atemschutzmasken rumlaufen, bei mir sind auch immer noch die Asiaten, ne? Genau wie vorher eigentlich. Ne? Und ich weiß nicht, ob die das eher dann, ja, aus ihren überfüllten, ich hatte eigentlich immer gedacht, dass mit den Atemmasken, die ich bei denen an den Metros, weil die halt einfach so proppenvoll sind, dass du halt wirklich den anderen Leuten auch überhaupt gar nicht aus dem Weg gehen kannst. Ne? Aber. Kein Plan, ob das doch irgendwie anders ist. Das Ich was weiß es Modisches nicht. oder so, ich weiß nicht. Ist ja Ja. egal. Ich weiß es nicht. Ja, das war der Morgen, würde ich sagen, Genau. Wir haben leider keine Schlager gespielt. oder? Schlager, warum? Ja, so Morgenshow, bescheuert, dachte ich jetzt. Ach so. Wenn man nicht mit Kaffeetassen Weil dann nicht angestoßen oder Schlager schlürft spielen, oder so. irgendwelche schlechten Wortwitze machen und Wir hätten noch einen Call-in machen können, wo man eine ja. Weltraumaffentasse gewinnt. Hast Hast du du eine? eine? Ich Ich habe eine? eine. Boah. Ich habe Hast du eine. noch einen Das silbernen Exemplar? ist mehr oder Oh, weniger. ich habe auch eine, aber es ist schon ein bisschen was man abgeblättert, Warte, deswegen ich kriege schreibe ich an da meinen nicht mehr Tester auch raus. jetzt Weltraumaffen dran. Hey, meine sieht noch ganz gut aus. Machst du die in der Spülmaschine oder von Hand? Nee, von Hand. Okay. Mit schonenden Mitteln. irgendwann ist was von abgeblättert und seitdem trinke ich da nicht mehr draus. Aber Moment, Moment. Das war dekorativ das ist immer Geräusch einer noch. Weltraumaffentasse, die auf den Tisch gestellt wird. Exklusiv. Das hat ja fast Das war der geklungen. Beweis jetzt. Ja. Trinke ich nämlich meinen Kaffee draus morgens. So bleibt gesund, Ja. Leute. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns Sonntag, wa? Genau, bis Sonntag mit dem Jo. normalen Wahnsinn. Tschüss. Wenn wir Zeit haben, machen wir sowas vielleicht wieder. Aber mal Zeit schauen. ist ja momentan. Ne? Mal Themen, gucken. vielleicht schickt uns noch mal ein paar Themen oder so, wenn ihr was habt, was Geht in lustig den ist. geht in euren inneren Wald. Oder alleine in den echten Wald, aber nicht näher als 2 Meter an Wölfe, Hirsche, Bären und Elche ran. Die schlafen doch alle noch, dann zersägen die den Wald doch nur. Meinst du, das ist gut? Genau, und geht auch bei Twitter nicht an Wölfe, Elche und so ran. Nur an Faultiere. Macht's gut. Wieder mit dem Kulturmarxismus. Ja, das auch. Tschüss. Isoliert euch gut.